Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Computer und Kommunikation, heute live vom Linux-Tag in Berlin mit Manfred Kläuber und Peter Welchering. Und das sind unsere Themen. Tux an die Maschinen. Wie Linux immer mehr Systeme und Geräte steuert. Pinguine unterwegs. Das offene Betriebssystem im Einsatz auf mobilen Geräten. Süßes für die Kleinen. Sugar ist Linux speziell für Kinder. Privatanwender gesucht. Linux kann sich bisher nur in der Industrie durchsetzen. Und das digitale Logbuch. Roboter. Der 9. Linux-Tag geht so langsam, aber sicher in Berlin zu Ende. Die Anhänger des freien und offenen Betriebssystems, sie trafen sich von Mittwoch bis heute in der Berliner Messe zum wohl wichtigsten Szene-Event in Deutschland. Aber da ist auch ein Aber dahinter, nämlich der Linux-Tag ist in diesem Jahr eigentlich schon mehr ein Branchentreffen geworden und er war weniger ein Entwickler-Happening. Die Kirchentagsstimmung der vergangenen Jahre, die ist völlig verflogen. Grauer Business-Alltag ist hier eingezogen in den Berliner Messehallen. Diesen Trend, den wollen wir in Gesprächen und Interviews nachspüren. Doch zunächst schicken wir mal Jan Rehm zum Spielen unter Linux. Selbst hier auf dem Linux-Tag muss man noch ab und an hören, es gibt keine oder besser keine guten Computerspiele für Linux. Doch das stimmt so nicht. Den Beweis treten die Macher der Online-Plattform linuxgaming.net an. Einer von ihnen ist Sven Hendrik Hase. Der 18-jährige Gymnasiast hat ein sogenanntes Live-System programmiert, mit dem Interessierte gleich ein ganzes Bündel an Spielen schnell und unkompliziert testen können. Wir haben da zwei Editionen. Das heißt, wir haben eine Edition, da sind hauptsächlich so Familienspiele drauf. Wenig 3D-Spiele, wenn überhaupt 3D-Spiele. Das heißt, es ist unsere Light Edition, die passt auf CDs. Und wir haben unsere große Edition, die passt auf DVDs und große USB-Sticks. Und da sind eigentlich so alle möglichen Linux-Spiele drauf. Wir haben First-Person-Shooters, wir haben Casual-Games, wir haben eigentlich alles Mögliche. Wir haben Strategiespiele und das ist einfach alles auf der großen Edition drauf, weil es auf die kleine nicht drauf passt und weil wir die kleine Edition familienfreundlich gestalten wollten. Es ist wirklich ganz einfach. Man legt die CD oder die DVD ins Laufwerk ein, startet den Rechner neu und wählt während des Startens das DVD-Laufwerk als Startmedium aus. Ist der Startvorgang abgeschlossen, kann man in einem schicken Menü die Spiele anklicken. Schon geht der Spielspaß los. Ich frage Sven Hendrik Hase, wie er denn die Spiele ausgewählt hat. Die Kriterien waren, dass die Spiele eine hohe Qualität haben mussten, dass sie grafisch ansehnlich waren und dass sie jeder ohne viel Einführungszeit einfach spielen konnte. Das heißt, dass also niemand sich so lange in die Spiele einfinden muss, damit die spielbar sind. Aber die Spiele sind nur auf Linux-Computern spielbar. Oder etwa nicht? Viele der Spiele, die wir drauf haben, laufen auf allen Betriebssystemen, zumindest auf den großen Betriebssystemen. Aber natürlich läuft auch ein Teil davon nur auf Linux, weil es halt mit dem Fokus auf Linux läuft. Damit wäre also auch eines der letzten Vorurteile gegenüber Linux ausgeräumt. Es gibt Spiele für Linux und davon gar nicht mal wenige. Und hinter den Spielen für andere Betriebssysteme brauchen sie sich auch nicht zu verstecken. Also wieder zurück zum Geschäft und das wird dann, wenn dieses Geschäft eben um Linux sich dreht, immer stärker mit direkten Industrieanwendungen gemacht. Inzwischen werkelt nämlich so manche Linux-Routine, beispielsweise in Aufzugsteuerung und die Pinguine, die kontrollieren sogar ganze Waschstraßen für Lkw. Möglich wird das durch sogenannte Embedded Systems, eingebettete Systeme also. Und mit denen beschäftigt sich Frank Walzer, der hier neben mir auf der Bühne steht. Herr Walzer, was macht Linux eigentlich so attraktiv als Gerätesteuerung? Linux ist mittlerweile weit verfügbar für viele Embedded-Anwendungen und durch seine freie Verfügbarkeit ist es auch wirklich von jedem einfach anwendbar. Es gibt die fertigen Tools, die Compiler und es gibt eine große Gemeinde von Third Parties oder auch Community-Entwicklern, die hier an der Software stark mitentwickeln. Sie haben so eine Gerätesteuerung mitgebracht, die heißt BeagleBoard, ungefähr so groß wie ein Portemonnaie, das ist ein Stück Hardware. Wie viele Entwickler arbeiten denn unter diesem Stück Open Source als Hardware? Auf unserer BeagleBoard.org Community haben wir mittlerweile 1800 registrierte Benutzer. Welche Maschinen oder welche Steuerungen werden denn von solchen Embedded Systems gesteuert? Wir denken, dass in Zukunft viele Systeme aus dem portablen Bereich, also zum Beispiel in der Medizintechnik, auch in der Kommunikationstechnik, aber auch verstärkt in der Industrieautomatisierung mit Embedded Systemen unter Linux einsetzbar sind. Bleiben wir dabei mal bei der Medizintechnik. Was wäre denn so ein System, das damit gesteuert werden kann in der Medizintechnik? Ein Gerät, das zum Beispiel portierbar ist, also ein Handheld mit einem kleinen User Interface und einem entsprechenden Display, möglicherweise mit einem Touchscreen, sodass der Arzt, ohne jetzt Tasten bedienen zu müssen, direkt auf dem Display Angaben machen kann oder Daten abfragen kann. Also der würde dann während der Visite einfach schon mal die digitale Krankenakte damit weiterführen können? Möglicherweise, wenn noch entsprechende Sensoren angeschlossen sind, kann er sich die auch gleich grafisch anzeigen lassen. Durch integrierte digitale Signalprozessoren kann man auch entsprechende Weiterverarbeitung der Daten machen, um so möglicherweise eine Analyse sofort durchführen zu können. Ja, und in der Automation, was ist da so ein typisches Anwendungsbeispiel? In der Automatisierung sehen wir eigentlich die sogenannten PLCs, also programmierbare Logic Controller, im Wesentlichen auch, wenn sie über eine entsprechende Visualisierung verfügen müssen, also ein Display angeschlossen ist, dass die Maschine entweder dem Benutzer eben die Steuerung ermöglicht oder auch die Visualisierung des Betriebszustandes. Wann kann denn der Pinguin beispielsweise so eine ganze Autofabrik steuern? Gibt es das schon? Ich denke, da muss man auch auf mehrere Systeme das verteilen, aber durch die entsprechende Netzwerkfähigkeit von Linux-Systemen ist das bestimmt kein Problem. Gerade in der Medizintechnik, das Beispiel hatten wir ja auch, aber auch wenn so eine Automobilfabrik gesteuert werden soll, dann geht es ja ganz, ganz doll auch um Sicherheit. Da muss alles an Anwendungen sicher sein, mehrfach überprüft sein. Da darf nicht schiefgehen, falsch gesteuert werden. Wie wird das denn bei Linux sichergestellt? Ja, das hat mehrere Aspekte. Zum einen natürlich die Hardware, die wir durch unsere Qualitätssicherung sicherstellen müssen. Aber von der Softwareseite hat halt Linux den Vorteil, dass es durch eine Unmengenanzahl von Usern einmal benutzt wird und wenn die Bugs feststellen, dass wieder in die Community zurückfließt, sodass sozusagen ein implizierter Test stattfindet über diese große Community. Aber das machen die doch nicht mit beispielsweise ganz, ganz sensiblen Angaben und Programmen, etwa für die Medizintechnik. Da geht es ja um viele persönliche Daten, die damit verarbeitet werden. Das bleibt doch geheim, oder? Ja, da muss man natürlich die entsprechenden Schnittstellen und auch Libraries möglicherweise anwenden, um das Ganze zu verschlüsseln. Es muss jede Firma natürlich für sich sicherstellen, dass sie entsprechende Richtlinien einhalten. Da, wo wir das nicht mehr zur Verfügung stellen können oder wo es keinen Standard-Linux-Support gibt, da arbeiten wir eben mit Third-Parties wiederum zusammen, also weiteren Firmen, die entsprechendes Know-how in diesem Gebiet haben. Aber die Source, also der eigentliche Programmcode, der wird offengelegt und von anderen mit weiterentwickelt? Genau, also der komplette Linux-Kernel, die Device-Treiber und sehr, sehr viele der Applikationen sind eigentlich für jeden verfügbar und dadurch auch auf viele Plattformen portierbar. Vielen Dank an Frank Walzer für diese Informationen und Einschätzungen und gleich werden wir über mobiles Linux reden. Doch zuvor stellt Ihnen Jan Rehm noch einmal OpenVHS oder OpenWAS vor. OpenWAS? Jeder Computer, der eine Verbindung zum Internet hat, ist ein potenzielles Opfer von Cyberkriminellen. Fast jedes Betriebssystem, fast jedes Programm hat sogenannte Sicherheitslücken, also Fehler, die benutzt werden können, um Spam-Mails zu versenden oder um illegale Dateien im Internet vorrätig zu halten. Um diese Lücken aufzuspüren und zu schließen, hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik das Open-Source-Programm OpenWAS entwickelt. Was OpenWAS ist, erklärt Jan-Oliver Wagner. Es ist eine Software, die scannt alle Systeme, prüft nach, welche Services laufen dort und hat dann eine Datenbank, könnte man sagen, mit aktuellen Sicherheitsproblemen und vergleicht dann entsprechend die Information. Ist dieser Service verlässlich in dieser Version? Wenn ja, melde ich das dem Anwender und möglicherweise gibt es noch ein paar Tipps, auf welche Version er aktualisieren muss. OpenWAS scannt in regelmäßigen Abständen die Rechner eines Netzes und geht dabei fast genauso vor, wie es auch potenzielle Angreifer tun. Das Programm simuliert zum Beispiel Angriffe auf Server. Entdeckt es dabei Schwachstellen, bekommt der Administrator eine Warnung und auch Informationen, wie er die Sicherheitslücke schließen kann. Das Ganze geschieht unter kontrollierten Bedingungen. Ein spezieller Teil von OpenWAS läuft immer im Hintergrund und behält alle Prüfungen im Blick. So will OpenWAS ausschließen, dass ungewollt Schaden angerichtet wird. Aber OpenWAS dient nicht nur der Bundesbehörde. Wie bei Open Source üblich, kann jeder das Programm benutzen. Und auch bei seiner Weiterentwicklung helfen viele freiwillige Programmierer. Das Schwerpunktthema schlechthin des diesjährigen Linux-Tages war sicherlich Mobile Linux. Kein Wunder, denn so wie in der ganzen IT-Industrie spielen auch in der Gemeinde der Open-Source-Anhänger die mobilen Geräte wie Netbooks oder das Handy eine ganz große Rolle. Hier haben ja auch Google mit seinem Linux-System Android oder Nokia mit seinem Memo genannten Open-Source-Projekt einige Marken gesetzt. Carsten Fischer von der Firma Rode, auch Sie beschäftigen sich mit Mobile Linux. Welche Rolle spielt es eigentlich in der Community? Mobile Linux wird ein immer größeres Thema in der Community. Es ist noch nicht das größte Thema. Es liegt einfach an der Verfügbarkeit der Hardware. Je preiswerter Hardware für mobile Geräte wird, desto mehr Leute werden diese Hardware zu Hause benutzen und werden einfach als Hobbyprojekt anfangen und mobile Entwicklungen für Linux Mobile machen. Und das sehen wir jetzt als Trend, da diese Hardware immer preiswerter wird, wie zum Beispiel bei den Mobiltelefonen oder bei den kleinen Laptops, die wir sehen, die Netbooks und andere Dinge, wo einfach deutlich mehr mobile Hardware am Markt ist als noch vor ein, zwei Jahren. Jetzt haben wir ja eben über Embedded Systems geredet, also Spezialcomputer. Was für Projekte, welche Inhalte kann man sich denn bei Mobile Linux, also auf Handys oder PDAs vorstellen? Also natürlich erstmal das ganz Klassische. Der PDA ist das Büro zum Mitnehmen. Ich habe natürlich auch eine ganze Menge neue Sachen. Was ich ganz spannend finde, was wir hier auf der Messe diskutiert haben, ist zum Beispiel eine Fernbedienung für mein ganzes Haus. Das heißt, alle Geräte, die jetzt inzwischen Linux können, das kann bei der Kaffeemaschine zur Waschmaschine bis zum Fernseher sein, werden alle fernbedienbar über ein Telefon, das Linux kann und sich direkt mit diesen Geräten verbindet. Und das ist ganz spannend. Ich habe ja eben darauf hingewiesen, dass so ein bisschen das Thema angeschoben haben, die großen Firmen Google, aber auch Nokia, es gibt noch andere. Die haben da Impulse gesetzt, indem sie gesagt haben, ja, wir machen jetzt Linux. Wie haben Sie das empfunden? Welche Bedeutung hat das? Die Bedeutung für uns ist eigentlich nicht zu unterschätzen, weil es heißt, dass wir neben der Community auch noch professionelle Player haben, die diese Linux-Entwicklung professionalisieren, die für Fehlerkorrekturen sorgen, die auch wirklich Anwendungsfälle dafür schaffen. Also den besten Anwendungsfall, den wir sehen, ist natürlich im Moment Android. Jeder kennt es, ist ein Linux-System, das Google genommen hat. Google hat es optimiert, Google hat es etwas verändert, aber im Kern ist es Linux und es hilft, Linux auf mobilen Geräten sehr viel sicherer und stabiler zu machen. Und dafür sind Firmen wie Nokia und Google sehr hilfreich. Aber das sind ja beides Firmen, die auf einen sehr, sehr starken Massenmarkt setzen, die also wirklich Millionen, vielleicht sogar Milliarden von Geräten bei Handys, vor allen Dingen Milliarden von Geräten bedienen. Kann da Linux wirklich die erste Geige spielen oder ist das nicht doch ein Nischenthema, was nur in ganz speziellen Fällen besetzt wird? Eigentlich ist Linux beides. Linux kann, das sehen wir mit Android, die erste Geige spielen. Wir sehen es auch mit Google. Google selbst ist das größte Linux-System, das es gibt. Jeder benutzt Linux jeden Tag, wenn er mit Google surft. Auf der anderen Seite, oder wenn er über Google eine Suchanfrage startet, auf der anderen Seite bleibt Linux auch ein Nischenthema, weil Linux ist nicht ein monolithisches System. Linux ist ein großer Baukasten. Und ich nehme mir aus dem Baukasten raus, was ich brauche. Und diese Teile benutze ich dann und setze sie in mein spezialisiertes System, zum Beispiel für Ärzte vor Ort, für Polizei vor Ort, für Krankenwagen oder sonstige Dinge. Das heißt, ich kann beides mit dem System tun. Das gerade macht den Reiz von Linux aus. Ich muss nur wissen, was ich tue, aber das ist überall so. Besteht denn nicht die Gefahr, dass wenn wirklich dieser Massenmarkt dann sich auf Linux zubewegt und Linux übernimmt, dass dann mehr oder weniger die wirklich individuellen Entwicklungen verloren gehen? Nein, eigentlich eher im Gegenteil. Je mehr Linux ich verbreitet habe, desto mehr kann Linux auch in die Nische gehen und macht dort Spaß. Also ich finde jetzt Linux in Robotersteuerung, ich finde Linux in Lego, ich finde Linux in kleinen Uhren überall. Also je mehr Linux verbreitet ist, desto mehr Nischen gibt es bis hin zum Marsroboter oder zum neuen Projekt, dass ich jetzt eine Rakete zum Mond schieße, die mit Linux gesteuert wird. Vielen Dank, Carsten Fischer. Gleich reden wir über das One Laptop per Child Projekt und was daraus geworden ist. Doch jetzt erklärt Ihnen Jan Rehm erst einmal den KDE Social Desktop. Das Internet ist der Ort, an dem kommuniziert wird. In sozialen Netzwerken versammeln sich die Netzbewohner und tauschen sich aus. Doch bisher sind dafür immer spezielle Programme notwendig. Eins zum Chatten, eins zum Browsen, eins zum Mailen. Die Entwickler der Linux-Desktop-Umgebung KDE, zu denen auch Frank Kalitschek gehört, wollen die vielen kleinen Einzelanwendungen jetzt im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haube oder besser auf den Social Desktop bringen. Der Social Desktop ist eine Idee, die wir letztes Jahr entwickelt haben, wo es darum geht, Communities und Social Networks wie Xing oder Facebook, wie Twitter in Desktop-Programme zu integrieren. Der Desktop, also der Ort, wo bisher meist nur die Starter für Programme herumlagen, wird zur Kommunikationszentrale. Doch das KDE-Projekt geht noch einen Schritt weiter und will wirklich einen Mehrwert für den Benutzer erreichen. Der Austausch zwischen Menschen passiert nicht mehr nur im Browser, sondern der Austausch von Menschen passiert direkt in den Applikationen, in den Programmen drin. Das heißt, wenn ich ein Problem habe zu einer Anwendung, dann muss ich nicht mehr in Google durch irgendein Forum suchen und nach einer Lösung, sondern kann ich direkt in der Applikation mit anderen Menschen, die dieselbe Applikation benutzen, in Kontakt treten und mit denen Wissen austauschen, Tipps und Tricks austauschen. Das ist wirklich eine Erleichterung, denn wohl jeder Linux-Einsteiger wird schon einmal mehrere Stunden bei der Suche nach einer Lösung im Internet verbracht haben. Sei es der Drucker, der nicht drucken will, oder der Monitor, der die falsche Auflösung zeigt. Zukünftig erreicht man mit einem Klick jene, die wissen, wie das Problem zu beheben ist. Oder man wird sogar selbst zum Ansprechpartner. Der Kommunikation auf mehreren Kanälen steht dank dem Social Desktop nichts mehr im Wege. Die Idee, die ist vor etlichen Jahren schon entwickelt worden, unter anderem übrigens am Media Lab von Negroponte und Kollegen, am Media Lab des berühmten Massachusetts Institute for Technology in Cambridge bei Boston. Und die Idee lautete, ein Laptop für jedes Kind auf dieser Welt. One Laptop per Child, das ist die englische Übersetzung. Und entsprechend hat sich dann auch die Initiative, die das erreichen will, OLPC genannt, eben One Laptop per Child. Eine Entwicklung, die dabei herausgekommen ist, das war der $100-Laptop, der auf dem Weltinformationsgipfel in Tunis im November 2005 vorgestellt worden ist. Danach ist es ein wenig ruhig um den geworden. Und genau diesen $100-Laptop, den hat Sebastian Jallas zu uns auf die Bühne mitgebracht. Und auf diesem froschgrünen $100-Laptop, da läuft Sugar, ein Linux für Kinder. Herr Jallas, was kann denn das Linux für Kinder Besonderes? Dieses Linux für Kinder, wie Sie es so schön genannt haben, ist eine ganz besondere Oberfläche. Es unterscheidet sich von dem normalen Desktop, den der Heimanwender von seinem Windows-PC kennt. Es bietet Funktionen wie zum Beispiel kollaboratives Arbeiten. Das heißt, man kann hingehen und eine Write-Session, also um Texte zu schreiben, kann man öffnen und auf einem zweiten PC irgendwo anders in der Welt genau das Gleiche tun. Die beiden Sessions vernetzen sich dann und da kann man zusammen an einem Dokument arbeiten. Aber das klingt unglaublich erwachsen. Machen Kinder denn sowas schon? Natürlich, wir haben verschiedene Einsatzgebiete. Es gibt verschiedene Deployments, also Pilotprojekte auch in Südamerika. Dort können Kinder auch mit der eingebauten Kamera in diesem Laptop zum Beispiel Fotos schießen, die dann an ihre Freunde weiterverteilen im Unterricht, die weiter benutzen, daran arbeiten. Wie viele Kinder haben denn bisher schon das Sugar im Einsatz? Wissen Sie das? Es gibt mehrere hunderttausend von diesen Laptops sind verteilt worden. Es gab das Give One, Get One Projekt. Das heißt, man konnte als Privatanwender ein Notebook bekommen und hat gleichzeitig eins gespendet. Auf diese Weise wurden auch weitere Laptops verteilt. Das heißt, wir sind mittlerweile im Millionenbereich. Sie sagten gerade, es ist eine Benutzeroberfläche für Kinder. Steckt dahinter ein ganz normales Linux oder muss da auch an den Betriebssystemroutinen selbst ein bisschen was geändert werden, damit überhaupt diese Benutzeroberfläche möglich wurde? Es ist eine Benutzeroberfläche, die auf dem GNOME-Projekt, auf Teilen des GNOME-Projekts basiert. Das heißt, wir setzen wirklich darauf auf und wir geben auch Veränderungen, die wir vornehmen, wieder an Upstream, das heißt an die Ursprungsentwickler weiter, sodass der Entwicklungsprozess gewahrt wird. Und wir haben jetzt kürzlich Sugar on a Stick herausgebracht. Das heißt, dort haben wir ein Fedora Linux, ein Linux-System angepasst, das direkt mit der Sugar-Umgebung ausgeliefert wird. Wenn Sie sagen, Sie haben das Ganze auch auf einen Stick gebracht, dann unterstelle ich einfach mal, wenn man Sugar haben will, dann braucht man nicht unbedingt diesen froschgrünen, ist ja ganz nett, aber vielleicht will man ja froschgrün nicht unbedingt haben, diesen froschgrünen $100-Laptop, sondern man kann das dann auch auf anderen Laptops oder gar Netbooks einsetzen? Das ist richtig. Ursprünglich war es für den Privatanwender ziemlich schwer, an so einen OLPC heranzukommen. Und mittlerweile kann man diese Sugar-Oberfläche sich einfach als Privatanwender herunterladen. www.sugarlabs.org ist die Adresse von unserer Initiative. Und mittlerweile kann man einfach einen USB-Stick mit Sugar befüllen und dann praktisch an jedem anderen Netbook, Notebook, PC praktisch ein Linux starten. Also rauf damit auf den Stick und gestartet. Und das kann man vielleicht auch mit anderen machen. Ubuntu, die komplette Linux-Version für jedermann, die haben wir deshalb gleich als Thema. Aber zuvor, da rührt Jan Rehm den Ubuntu Privacy Remix an. Da sitzt man an einem ganz normalen Computer, so wie er in jedem Haushalt stehen könnte. Und was will man? Man will surfen. Der Internetbrowser ist geöffnet, aber nichts passiert. Also, man kommt partout nicht ins Internet. Da frag ich mich, was ist das denn für ein Betriebssystem, mit dem man nicht einmal surfen kann? Es ist Ubuntu Privacy Remix, die Ubuntu Super Sicher Edition. Das System erlaubt keinerlei Kommunikation nach außen, außer über Wechseldatenträger. Das heißt, alles, was ich nach draußen kommunizieren möchte oder von draußen hereintragen möchte, geht über den Austausch über Wechseldatenträger, was normalerweise immer eine bewusste Aktion des Anwenders erfordert, der sagt, ich möchte das jetzt auf diesem Datenträger speichern. Erklärt Jochen Schulz vom Betriebssystemprojekt. Und die Nicht-Kommunikation hat auch einen handfesten Hintergrund. Eine der letzten Schwachstellen verschlüsselter Kommunikation ist der laufende Rechner an sich. Hier installieren Datenspione kleine Programme, die mitschneiden, was immer sie bekommen können. Passwörter, Daten und mehr. Ihre Sammlung verschicken sie anschließend per Internet. Damit das nicht passieren kann, wurde das System Ubuntu Privacy Remix ins Leben gerufen. Und um auf Nummer sicher zu gehen, startet das spezielle Linux-System nicht mehr von der Festplatte, sondern von einer CD. Die vorhandenen Festplatten im Computer werden direkt deaktiviert. Von der Außenwelt schottet sich Ubuntu Privacy Remix gänzlich ab. Die hauptsächliche Motivation war halt die Diskussion um diesen Bundestrojaner. Das haben wir auch als System für andere Länder auch entwickelt. Die CD selbst ist zweisprachig, Deutsch und Englisch. Aber wir haben gleichzeitig auch eine DVD, die multilingual ist, wo dann halt auch wesentlich mehr Sprachen unterstützt werden, sodass halt auch in anderen Ländern mit Diktaturen Leute sich mit dieser CD dann schützen können. Das ist konsequent. Durch die resolute Abschottung können weder Schadprogramme auf den Rechner kommen, noch können Daten oder Informationen vom Rechner verschickt werden. Wenn dann noch verschlüsselte Datenträger eingesetzt werden, hat der Datendiebstahl keine Chance mehr. Und außerdem, die Produktivität steigt, die Nerven werden geschont. Denn vor ankommenden E-Mails, eiligen Twitter-Nachrichten und aufpoppenden Chatfenstern ist man von nun an auch sicher. Es war 2006 auf dem Linux-Tag in Wiesbaden, als der südafrikanische Unternehmer Mark Shuttleworth der deutschen Linux-Gemeinde die Vision von Ubuntu erklärte. Ein Linux für jede Frau und jedermann einfach zu installieren, einfach zu warten, einfach zu nutzen und vor allem gut ausgestattet mit allem, was man braucht. Damit, so hofften jedenfalls viele, wäre die Monokultur auf den Rechnern zu Hause vielleicht zu beenden. Was ist von dieser Vision geblieben? Nils Magnus vom Linux-Tag e.V. Ich denke, die Vision ist heutzutage Realität geworden. Dazu bedarf es nicht alleine Ubuntu. Allein hier auf dem Linux-Tag finden wir bestimmt ein halbes Dutzend unterschiedlicher Distributionen, die das ganz gut zeigen. Aber in der Tat, Ubuntu ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Aber konnte Ubuntu wirklich antreten und sagen, wir sind eine echte Alternative zu Windows für den ganz normalen User zu Hause in der ganz normalen Umgebung? Dazu gibt es eine zweiteilige Antwort aus Sicht der Technik längst. Was man heutzutage auf dem Rechner braucht, wenn es darum geht zu schreiben, im Internet zu surfen oder grundlegende Aufgaben zu erledigen, dann kann Linux das heute und kann es sogar schon seit einiger Zeit. Wenn es darum geht allerdings, Linux bekannt zu machen, überhaupt Anwender mit Linux in Berührung zu bringen, da hat die proprietäre Welt bestimmt noch 10 oder 20 Jahre Vorsprung. Aber ich denke, Linux holt auf. Also ich persönlich, das sage ich einfach mal so frei heraus, habe das Gefühl, dass dieser Ansatz irgendwie gescheitert ist. Ich kenne kaum einen, der Ubuntu wirklich aufgespielt hat. Alle haben gesagt, oh, super Ansatz. Ich selber habe es auch aufgespielt und habe damit rumexperimentiert. Aber ich konnte mich irgendwie nicht lösen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es doch so in der Szene der Linux-Anhänger, der Linux-Freunde bleibt und nicht darüber hinauskommt. Wenn man sich die Zuwachszahlen sieht, an Bedeutung, an Installation der verschiedenen Linux-Distributionen, dann erlebt man da regelmäßige Zuwächse, wohingegen klassische Betriebssysteme im besten Fall stagnieren. Aber ist es nicht doch so, dass man konstatieren muss, heute nach 9 Linux-Tagen, dass Linux ein prima Betriebssystem ist für technische Anwendungen, für industrielle Anwendungen, wo es um Spezialitäten geht, aber in die Breite es doch nicht geschafft hat? Auch ich weiß nicht, ob ich das so pessimistisch ausdrücken würde. Wir sind ja hier sogar schon insgesamt der 15. Linux-Tag in der Summe. Und ich erlebe es immer wieder, dass neue Leute hier auf dem Linux-Tag vorbeikommen und das Betriebssystem erleben und auch für sich entdecken. Da passiert einiges. In meiner Erinnerung gab es aber auch Linux-Tage, wo es alles ein bisschen, ich sag mal, improvisierter war, wo es spontaner war, wo noch mehr Vernetzung an den Ständen stattfand. Hier sind schon sehr viele Firmen da, die das ganze Thema institutionalisiert haben. Ist vielleicht so ein bisschen die Spontanität raus? Ich weiß nicht. Wir sind sicherlich alle erwachsener geworden, die Organisatoren, diejenigen, die Linux machen, die auch Linux zeigen. Es zeigt auch, dass das Ganze ein ganz solides Geschäftsmodell ist. Aber wenn ich mir angucke, dass hier die Hälfte der Aussteller auch Projekte sind, dann denke ich, zeigt das, dass die Spontanität nicht verloren gegangen ist. Vielen Dank, Nils Magnus vom Linux-Tag. Und wie immer am Schluss der Sendung hören Sie noch das digitale Logbuch. Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 2595. Wenn wir in Bayern über einen Computer nachdenken, dann haben wir Windows. Wir haben bei uns in der Firma sogar einen Roboterpark, wo die Roboter, die zum Beispiel die Schrauben neu drehen, die machen das mit dem Windows. Die haben ein Windows-Betriebssystem und drehen die Schrauben neu und das machen sie ganz gut. Jetzt ist es so, dass bei uns die Kurzarbeit sagt, dass wir Windows nicht mehr updaten können. Wir müssen eine Weile warten, bis die wirtschaftliche Anspannung sich wieder gelegt hat und dann kann unser Betriebssystem auch wieder gewartet werden. Das Blöde ist nur, wenn ein Betriebssystem schlecht betrieben wird, dann drehen die Roboter durch. Die Roboter sind letzte Nacht aus der Fabrik ausgebrochen und haben keine Schrauben mehr geschraubt, sondern sind die Leopoldstraße hoch, haben sich im Cabri ein Espresso genommen, ohne zu zahlen, und sind dann die Leopoldstraße wieder runter, Ludwigstraße, haben die Feldherrnhalle gegrüßt, durch die Theatinerstraße vor zum Marienplatz und dann direkt ins Rathaus rein. Warum ins Rathaus? Sie haben dort vandaliert. Wenn unsere Windows-Roboter nicht richtig gewartet sind, dann randalieren die dort, wo der Neid am größten ist, nämlich im Münchner Rathaus, wo 80% aller Computer inzwischen einen Linux-Torwald drauf haben. Und der Linux-Torwald, der bringt die Roboter so zum Rasen, dass die Treppen hochgehen, es sind Treppenhochgehroboter, und die gehen dann ins nächstbeste Zimmer rein, zum Beispiel, jetzt sagen wir mal, Einsichtnahme in Grundbucheinträge, an der Dame direkt vorbei, die sagt, ja, was wollen Sie denn da? Und da hinten steht halt der Linux-Torwald-Computer und dann hauen die drauf und da geht er kaputt. Ja, wer zahlt das jetzt? Zahlt das Microsoft, weil die so ein Windows programmiert haben, dass der ein Linux-Torwald kaputt macht? Oder zahlt es unsere Firma, die aber eh nicht mehr zahlen kann? Ich habe schon immer gesagt, wenn ein Betriebssystem da ist, dann muss man es pflegen. Sonst dreht alles durch. Ist mit uns Arbeitern genauso. Digitales Logbuch. Name Schönherr Maximilian. File closed. Sternzeit. 27. Juni. Der Mond beim Planeten mit dem Supermond. Eine gute Stunde nach Sonnenuntergang fällt Ihnen am Westhimmel die Mondsichel auf. Fast genau senkrecht darüber leuchtet der Saturn. Mit einem guten Fernglas oder einem kleinen Teleskop könnten Sie heute Abend auch Titan sehen, den größten Mond des Saturn. Titan hat einen Durchmesser von 5150 Kilometern. Damit ist er größer als der Planet Merkur und reicht fast an die Ausmaße von Mars heran. Nach Ganymed, einem Jupitermond, ist Titan der zweitgrößte Mond im Sonnensystem. Er ist sicher der interessanteste aller Monde, denn Titan ist in eine dichte Atmosphäre gehüllt, die zu großen Teilen aus Stickstoff besteht und etwa 1,5 Mal so dicht ist wie die Erdatmosphäre. Vor 4 Jahren ist die europäische Forschungskapsel Huygens an einem Fallschirm durch die Titanatmosphäre gesegelt. Sie hat spektakuläre Bilder zur Erde gefunkt. Auf den ersten Blick sieht es auf Titan oft aus wie auf der Erde. Titan hat Berge, durch die sich Flusstäler ziehen. Doch die Berge sind nicht aus Stein, sondern aus Wassereis. Bei etwa minus 180 Grad Celsius ist das Wasser hart gefroren wie Granit. Dennoch gibt es Regen auf Titan. Methan, das wir als Bestandteil des Erdgases kennen, ist bei diesen Temperaturen noch flüssig und regnet hin und wieder aus dichten Wolken. Auf Titan gibt es sogar eine Art Vulkanismus. Allerdings quillt dort keine Lava aus den Spalten der Oberfläche, sondern Eismatsch aus Kohlenwasserstoffen. Kurz gesagt, Titan ist irgendwie genau wie die Erde, nur ganz anders. Achten Sie heute Abend auf das himmlische Treffen von Mond und Saturn, also dem Planeten mit dem Supermond Titan. So, und das war Computer und Kommunikation live vom Linux-Tag in Berlin. Eine Sendung von und mit Christian Fischer, Xago Klame, Danny Kröber, Jan Rehm, Brigitte Thewissen, Peter Welchering und Manfred Kläuber. Forschung aktuell. Programmtipp. Auslese. Naturwissenschaftliche Fach- und Sachbücher. Vor genau 400 Jahren benutzte Galileo Galilei erstmals ein Teleskop für seine astronomischen Beobachtungen und Johannes Kepler legte mit einem berühmten Buch die Grundlagen für die Erforschung der Himmelsmechanik. Das Jubiläumsjahr 2009 steht deshalb im Zeichen der Astronomie. Vom Urknall zur Quantengravitation. Neue Sachbücher beschreiben Geschichte und aktuelle Entwicklungen der Erforschung des Weltalls. Was sich zu lesen lohnt? Auslese. Morgen um 16:30 Uhr.